Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5. Loschwitz, den 11. Juli 94. Du wünschest, baldige Nachricht wegen meiner Reise zu haben, und ich eile, sie dir zu geben, so gut ich kann. Zuerst geht es über Wittenberg nach Zerbst, wo wir, um die Tante nicht zu beleidigen, wenigstens 14 Tage bleiben müssen. In der Mitte des Augusts kommen wir sodann nach Leipzig, und von da würden wir zu dir kommen, wenn es möglich wäre. Ob ich aber mit meiner Frau, die jetzt immer an Krämpfen und Schwindel kränkelt, und mit dem wilden Jungen, der uns die Reise sehr erschweren wird, weitergehen kann, muss die Erfahrung lehren. Mir wäre es sehr traurig, wenn ich dich nicht sehen sollte. Außer dir und Humboldt würde ich auf alles in Jena Verzicht tun, um nur die Reise mit einer Familie nicht zu verlängern, die gewiss mit großen Beschwerden verbunden ist. Überlege also doch, ob du mit Humboldt nicht nach Leipzig kommen kannst. Dies wäre der sicherste Weg zur Zusammenkunft. Was du von den Horen schreibst, ist sehr tröstlich. Goethes Beitritt ist wichtig. Wenn er seine Elegien für das Journal aufspart, so ist dies schon ein Gewinn. Engel ist faul und wird wenig liefern. Von Garven ist eher etwas zu erwarten. Es freut mich, dass du die philosophische Geschichte für ein passendes Fach für mich ansiehst. An Sprachkenntnis fehlt es mir nicht, und ich lese schon seit einiger Zeit vielen griechischen Dichtern und Prosaisten. Biografien sind allerdings eine anziehende Arbeit, nur das Zusammentragen der Materialien erfordert viel Zeit, und oft stößt man auf Lücken, die man nicht ausfüllen kann. Doch könnten mir vielleicht einzelne Männer, über die ich viel Nachrichten fände, Lust machen. Zum Studium des Kant gebe der Genius der Philosophie seinen Segen. Fichtens Behandlung der Kantschen Philosophie wünschte ich wohl zu kennen. Sein kleines Programm über die Wissenschaftslehre hat mich sehr interessiert, doch finde ich noch manches Dunkle und Unbefriedigende darin. Überhaupt wünschte ich zu wissen, nach welcher Methode du den Kant studierst. Mir fehlt es nur an Zeit, um alle seine Schriften noch einmal durchzugehen, wozu ich das Bedürfnis sehr lebhaft fühle. Ich würde mir alle einzelnen Sätze, die mir vollkommen deutlich wären, in meiner Sprache besonders aufschreiben, dann sehen, ob sich ein Ganzes daraus bilden ließe, ob der Zusammenhang anschaulich gemacht werden könnte, ob noch Lücken übrig blieben, von welchem Punkte man ausgehen müsste, um die Evidenz des Ganzen zu begründen und immer vom Bekannten zum Unbekannten fortzuschreiten. Humboldt sage recht viel Herzliches von uns. Ich bedaure, dass er krank gewesen ist, und danke ihm verbindlichst für seine Bemühungen wegen Schlegel. Mit meiner Antwort an H. werde ich nun bald zustande sein. Auf deine ästhetischen Briefe warte ich mit Verlangen. Mein nächster Brief an Humboldt wird dir beweisen, dass ich unterdessen nicht müßig gewesen bin. Dein Körner.